Heute mit Pastor Joseph Prince. Zurück zu Römer 8, Vers 8. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Manche Leute sagen, Pastor Prince, es gibt gläubige Christen, die im Fleisch sind. Nun, mein Freund, die Bibel sagt, ihr seid nicht im Fleisch. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Das Ihr bezieht sich hier auf gläubige Christen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Seht ihr das? Ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid im Geist. Und was seid ihr im Geist? Die Gerechtigkeit Gottes, ihr seid gerecht. In Epheser heißt es, dass ihr den neuen Menschen, den Geistmenschen, angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sind gerecht in seinen Augen, nicht durch unsere Werke, sondern durch sein Blut, durch Glauben an das, was Christus getan hat. Danke, Herr Jesus. Ist das nicht aufregend? Ich möchte euch ein Zeugnis vorlesen. Bestimmt wird es euch segnen. Es stammt von einer Frau aus Texas und sie teilt Folgendes mit. Pastor Prince, ich hörte zum ersten Mal von deinem Dienst vor einigen Jahren, als ich im Gefängnis war. Meine Mutter erzählte mir von deinen Lehren über das Evangelium der Gnade und Gottes Liebe zu mir. Ich würde gerne sagen, dass ich, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, sofort zu Gott zurückkehrte und anfing, richtig zu leben, aber das tat ich nicht. Drogen und Alkohol hatten mein Leben so fest im Würgegriff, dass ich die Aussicht hatte, mit einer Nadel im Arm oder einer Flasche in der Hand zu sterben. Nach vielen schlechten Entscheidungen hatte ich den Tiefpunkt erreicht. Ich hatte als Ehefrau, Mutter, Tochter, Freundin und Mensch versagt. Ich war völlig verloren und gebrochen. Eines Tages erinnerte ich mich an deine Predigten und begann sie mir täglich anzusehen. Sie erfüllten mich mit Hoffnung und der Erkenntnis, dass Jesus mich liebt und für meine Sünden gestorben ist, damit ich in seine Familie aufgenommen werde. Ich erkannte, dass Gott nicht wütend auf mich ist, sondern mich mehr liebt, als ich mir vorstellen kann. Heute bin ich seit 2 Jahren frei von Heroin und seit über einem Jahr frei von Alkohol. Ich habe dramatische Veränderungen erlebt, einfach indem ich Gott vertraute und mir seiner Liebe zu mir bewusst wurde, anstatt meiner Sünden. Der Herr verändert mich weiterhin von innen heraus und hilft mir zu wachsen. Meine Beziehungen zu meinen Eltern und meinem Sohn wurden vollständig wiederhergestellt. Ich habe auch einen wunderbaren gläubigen Mann in meinem Leben, der für mich betet und zusammen mit mir deine Predigten anschaut. Wir planen zu heiraten und bald ein Haus zu kaufen. Außerdem plane ich, wieder zur Schule zu gehen, um Anwaltsgehilfin zu werden und anderen zu helfen, die so verloren sind, wie ich es war. Danke, Pastor Prince, für deinen Dienst. Ich höre deine Predigten immer noch täglich. Gott sei alle Ehre. Danke, Jesus. Nun zurück zu Römer Kapitel 8. Im Vers 10 heißt es, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Der Leib ist also tot wegen der Sünde. Stimmt ihr zu? Jedes Mal, wenn du Depressionen erlebst, erlebst du den Tod in deiner Seele. Das ist eine Manifestation des Todes. Tod manifestiert sich als Depression. In deinem Körper kann sich der Tod als Krankheit, Gebrechen oder ständige Müdigkeit zeigen. Das sind Anzeichen von Schwäche und Tod. Aber keine Sorge, für das Kind Gottes gibt es bessere Aussichten. Jetzt haben wir zwar noch den alten Körper, aber wenn Jesus wiederkommt, werden wir einen brandneuen Körper haben. Preis den Herrn. Er wird unseren Körper verwandeln, aber bis dahin haben wir diesen Körper. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Der Geist ist Leben. Um der Gerechtigkeit willen. Diese Gerechtigkeit ist nicht etwas, das du tust, sondern etwas, das du bist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Dein Geist ist Leben, wegen der Gerechtigkeit. Also, wenn ich nur dieses Leben in meinem Geist dazu bringen kann, meinen Verstand zu berühren und dann in meinen Körper zu fließen. Die Frage ist, wie? Der nächste Vers erklärt es. Wenn aber der Geist dessen, Also der Leib ist wegen der Sünde tot, aber der Geist ist Leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn nun der Geist, der Heilige Geist, der Jesus auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hörst du das? Der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir, richtig? Er wird deinem sterblichen Körper Leben geben. Das hier bezieht sich nicht auf die Entrückung. Es geht nicht darum, dass wir einen verherrlichten Leib bekommen, weil hier die Rede davon ist, unserem sterblichen Leib Leben zu geben. Siehst du das Wort sterblich? Mit anderen Worten, es geht nicht um unseren verherrlichten Leib. Tatsächlich freuen wir uns alle auf Jesus. Wir werden einen verherrlichten Leib haben, wenn Jesus wiederkommt, richtig? Aber das ist eine Verwandlung. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird unser Leib verwandelt, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Beachte, dass es nicht der sterbliche Leib ist, der Leben erhält, wie es in diesem Vers heißt. Nein, der sterbliche Leib wird nicht länger sterblich sein. Er wird unsterblich, verherrlicht, in einen verherrlichten Leib verwandelt. Dieser Vers bezieht sich also nicht auf die Entrückung, wenn wir unsere verherrlichten Leiber empfangen, sondern auf dein Leben jetzt, in deinem jetzigen Leib. Du kannst jetzt Leben vom Heiligen Geist empfangen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wie funktioniert das? Zurück zu meinem Diagramm über Geist, Seele und Leib. Was passiert jetzt? Was hast du in deinem Geist? Gerechtigkeit. Kannst du das sehen? Die Bibel sagt, dein Geist ist Leben wegen der Gerechtigkeit. Jetzt möchtest du, dass das Leben in deinem Geist, das du hast, weil du gerecht bist, deine Seele durchdringt. Du möchtest, dass es nicht nur in deinem Geist ist, sondern herauskommt und deine Seele berührt. Und dann schließlich deinen Körper, was zu Heilung, Gesundheit und Wohlsein führt. Erneuerung der Jugend und Kraft. Aber beachte, es beginnt alles mit deinem Geist. Dein Geist ist wiedergeboren. Dein Geist ist gerecht. Und Gott will, dass du dir dessen bewusst bist. Wo bist du dir bewusst? In deinem Geist, richtig? Also übe dieses Bewusstsein ein, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist. Und du tust das, indem du bekennst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Je mehr du es bekennst, desto mehr wirst du es auch in deinen Gefühlen spüren. Denn deine Gefühle gehören zum Bereich der Seele. Du willst, dass das Leben, das bereits in dir ist, das Zoe-Leben, das Leben Gottes, dich berührt. Wenn dieses Leben deine Depression berührt, ist das das Ende deiner Depression. Wenn dieses Leben deine Krankheit in deinem Körper berührt, wird es deinen Körper heilen. Preis den Herrn. Dieses Leben muss aus unserem Geist in unseren Körper fließen. Aber was ist das Problem? Es heißt, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und wir sind uns der Gerechtigkeit nicht bewusst. Zurück zu Vers 6. Das Trachten des Fleisches ist Tod. Siehst du? Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Deine Seele ist der entscheidende Faktor. Wirst du dich auf das konzentrieren, was dein Geist jetzt ist? Ich illustriere das so, als wäre ich die Seele, okay? Die Seele entscheidet, ob sie sich auf das Fleisch oder den Geist konzentriert. Dein Geist, mein Freund, ist Leben. Warum? Weil er gerecht ist, wegen der Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, richte deinen Verstand darauf, höre Lehren darüber, erneuere deinen Verstand darüber, wer du wirklich bist. Und wenn du deinen Verstand auf den Geist richtest, erwächst daraus Leben und Frieden für deinen seelischen Bereich. Du wirst es sogar in deinem Verstand und in deinen Gefühlen spüren. Es wird deinen Willen beeinflussen. Die Depression, wo befindet sie sich? In deiner Seele, in deinem Verstand. Krankheit findet sich in deinem Körper, aber das Leben und der Frieden können diese Depression berühren, sie vertreiben und deine Emotionen durchfluten, deine Seele mit Leben und Frieden füllen. Halleluja. Wo liegt also das Problem? Es liegt darin, dass wir uns nicht bewusst sind, dass wir gerecht sind. Denn dieses Leben ist in der Gerechtigkeit. Je bewusster du dir dessen bist, desto mehr richtest du deinen Verstand auf den Geist. Und weißt du was? Dann kommt das Leben heraus und berührt deinen Verstand. Und wenn dein Verstand berührt wird, geht es weiter und berührt deinen Körper. Das ist der Moment, in dem du geheilt wirst. Halleluja! Ich habe mich selbst glücklich gepredigt. Amen. Gott will, dass diese Gerechtigkeit, dieses Leben aus der Gerechtigkeit, die du in Christus bist, deine Seele und deine Emotionen durchdringt. Ich sage den Leuten, bekenne es, bis du es fühlst. Du bist bereits gerecht, ob du es fühlst oder nicht. Sobald du wiedergeboren bist, bist du gerecht gemacht. In Gottes Augen bist du gerecht. Das ist der Kern des Evangeliums. Gerechtigkeit durch Glauben. Du bist also bereits gerecht, ob du es fühlst oder nicht. Du bist gerecht. Aber wenn du es fühlst, achte auf deine Emotionen. Wenn du anfängst, es zu fühlen, ist es nur einen Schritt entfernt von deinem Körper. Amen. In dem Moment, in dem du dieses Bewusstsein der Gerechtigkeit in deinen seelischen Bereich lässt, wo du darüber nachsinnst und die Gerechtigkeit spürst, nun, Pastor Prince, wie erklärst du das Gefühl der Gerechtigkeit? Ich habe das viele Male in meinem Leben gespürt, auch gestern Abend, als ich es mir erneut bewusst machte, spürte ich es wieder. Dieses Gefühl ist Leben. Ich würde es gerne beschreiben, aber es übersteigt meine Ausdrucksmöglichkeiten. Es ist wie ein Gefühl von göttlicher Autorität, von Neuheit, von dem Gefühl der Gemeinschaft mit Gott. Du hast keine Angst vor der Zukunft. Wenn du betest, fühlst du, dass Gott dich hört. Und oft nimmst du eine göttliche Autorität in Anspruch, anstatt nur zu beten. Es fühlt sich natürlich an, Autorität zu haben, wohingegen du, wenn du dir deiner Gerechtigkeit nicht bewusst bist, Angst hast, Autorität zu ergreifen. Wenn du jetzt betest, betest du nicht mit einem Geist der Knechtschaft, sondern im Geist der Sohnschaft. Das versuche ich zu erklären. Aber diese Erfahrung kann man nicht beschreiben. Man muss sie selbst erleben. Bekenne es, bis du es spürst. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Lass es deine Seele durchdringen, deinen Verstand und deinen Körper durchdringen. Es ist nur ein Schritt von der Seele zum Körper. Wenn die Seele es erfährt, erfährt dein Körper Wohlsein, Leben und Frieden. Halleluja. Halleluja. Preis den Namen von Jesus. Ich habe mich wirklich glücklich gepredigt. Danke, Herr. Noch ein Zeugnis, bevor wir schließen. Das wird euch segnen. Falls ihr Freunde habt, die durch ähnliche Kämpfe gehen, hört euch dieses Zeugnis an. Es gibt Hoffnung. Sünde hat nicht das letzte Wort, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Diese Frau schreibt, ich war 5 Jahre lang in einer ehebrecherischen Beziehung. Ich war wiedergeboren und wusste, dass es falsch war, aber ich konnte nicht herauskommen. Ich war physisch, emotional und mental in dieser Beziehung gefangen. Je mehr ich versuchte, herauszukommen, desto mehr verstrickte ich mich darin. Ich wurde sogar schwanger und ließ aus Angst eine Abtreibung vornehmen. Die Schuld und die Verurteilung raubten mir den Frieden. Dann schickte mir eine Freundin ein Video von einer Predigt von Joseph Prince. Es war nur ein kurzer Clip, aber er sprach Bände zu mir. Ich begann, weitere seiner Lehren zu suchen. Manchmal klangen sie zu gut, um wahr zu sein. Aber Pastor Prince untermauerte seine Aussagen immer mit Bibelstellen, also wusste ich, dass sie auf dem Wort Gottes basierten. Ich begann zu bekennen, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin. Mehr als einmal hörte ich Pastor Prince sagen, dass ein wahrer Gläubiger in einem sündigen Lebensstil nicht glücklich ist und dass nur die Gnade uns aus der Herrschaft der Sünde befreien kann. Er beschrieb meinen Kampf genau. Ich trennte mich mehrmals von diesem Mann, kehrte aber immer wieder zu ihm zurück. Dann hörte ich eines Tages Pastor Prince darüber sprechen, wie wir zu Gott beten können, um uns aus schlechten Beziehungen zu befreien. Als ich das hörte, betete ich dasselbe. Ich sagte zu Gott, Herr, ich kann diese Beziehung nicht beenden. Beende du sie für mich. In der Zwischenzeit hörte ich weiterhin die Predigten von Joseph Prince, um meinen Glauben zu stärken und frei von Schuld und Verurteilung zu werden. Ich lernte über Gottes Vergebung und die Liebe des Vaters zu mir. Jedes Mal, wenn Joseph Prince über Ehebruch sprach, regte sich etwas in mir. Es passierte nicht sofort, aber eines Tages hatten wir einen schlimmen Streit und unsere Beziehung endete. Seitdem bin ich von dieser Beziehung befreit und fühle keine Schuld und Verurteilung mehr. Danke, Pastor Prince, dass du Jesus auf so schöne Weise predigst. Ich erfreue mich an allen Segnungen des Gerechten. Alle Ehre und Ruhm gebühren Gott allein. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Also, mein Freund, es ist wichtig, dass wir bekennen, so wie Jesaja es sah, nur in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und die Bibel verspricht, dass alle, die sich gegen dich auflehnen, beschämt werden. Alle, die gegen dich erzürnt sind, werden zu Schanden werden. Und die Bibel sagt, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Eine der Taktiken des Feindes ist es, immer Verurteilung zu bringen. Jedes Mal, wenn du etwas falsch machst, wird er Schuld und Verurteilung auf dich häufen. Das Letzte, was er hören will, ist, dass du sagst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wenn du eine Sucht nach Pornografie hast, will er am wenigsten, dass du mitten in deiner Sünde sagst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Bekenntnis im christlichen Glauben ist nicht nur das Sündenbekenntnis. Es schließt das zwar mit ein, aber das Bekenntnis bezieht sich vor allem darauf, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Zum Beispiel in Hebräer 3. Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Welches Bekenntnis ist das? Kapitel 4. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Wir halten nicht an einem Sündenbekenntnis fest. Das sagt man einmal und das war's, richtig? Aber was ist dieses Bekenntnis, an dem wir festhalten sollen? Hebräer 10. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Oder in einer anderen Übersetzung, am Bekenntnis unseres Glaubens, ohne zu wanken. Wir bekennen also, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, ohne zu wanken. Bekenne es weiter, bis du es sogar in deinem emotionalen Bereich spürst. Und es wird dich nicht eingebildet machen, weil es ein Geschenk ist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Es ist nichts, was du selber gemacht hast. Du bist kein selbstgerechter Mensch. Das größte Hindernis für die Gnade ist immer die Selbstgerechtigkeit, die Mutter aller Sünden. Lange bevor die Israeliten das goldene Kalb am Fuße des Berges Sinai machten, sagten sie, alles, was Gott uns gebietet, können wir tun. Das ist Selbstgerechtigkeit. Wer die Reinheit und Heiligkeit des Gesetzes kennt, würde das nie sagen. Wir können das Gesetz nicht halten, weder äußerlich noch innerlich. Besonders nicht innerlich. Aber Dank sei Gott. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, die Gerechtigkeit, die ein Geschenk ist. Wenn du das empfängst, bekennst und daran glaubst, dann bist du wiedergeboren. Du bekennst Jesus Christus als deinen Herrn, als deine Gerechtigkeit, und du bist gerettet. Dann bist du in Gerechtigkeit geschaffen. Gerettet zu sein bedeutet, dass du neu geschaffen bist. Einst warst du als Sünder geboren, jetzt bist du wiedergeboren, du bist ein gerechter Mensch. Äußerlich siehst du immer noch gleich aus. Dein Körper hat sich nicht verändert, aber er ist im Prozess der Veränderung. Es gibt eine Errettung, die auch deinen Körper berühren wird. Aber dein Geistmensch ist vollständig verwandelt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gott möchte, dass du deinen Verstand, deinen seelischen Bereich erneuerst. Gott möchte, dass du durch das verwandelt wirst, was in deinem Geist geschehen ist. Dass dein ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, vollständig geheiligt und untadelig bewahrt wird. Das ist Gottes Wunsch für dich. Preis den Namen von Jesus und lebt zur Ehre Gottes. Halleluja. Praise the name of Jesus. I see someone being healed. Ich sehe, dass gerade jemand geheilt wird. Ich sehe deinen Nacken. Ich weiß nicht genau, ob es ein Nerv ist oder etwas anderes. Aber du hast deinen Nacken gezerrt und starke Schmerzen, wenn du ihn bewegst. Ich sehe, dass du beim Arzt warst und er dir Medikamente verschrieben hat. Aber es hilft dir immer noch nicht, besonders nicht nachts beim Schlafen. Jetzt gerade spürst du eine Wärme in diesem Bereich und Gott heilt dich. Sei geheilt im Namen des Herrn Jesus Christus. Empfange deine Heilung jetzt. Ich sehe dich gesund. Bewege deinen Nacken. Ja, bewege ihn. Preis den Herrn. Danke, Herr Jesus. Gott sei alle Ehre und der ganze Lobpreis. Ich sehe noch jemanden, der in den letzten Tagen oft Schmerzen in der Herzgegend und Atemnot hatte. Vielleicht hattest du bereits Herzprobleme, aber jetzt machst du dir große Sorgen. Du spürst gerade die Wärme Gottes, die in dein Herz strömt. Freund, lege deine Hand auf dein Herz und sage im Namen von Jesus: Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Da ist es, vollständige Heilung. Lass dich vom Arzt untersuchen und mach ein EKG oder was auch immer nötig ist. Aber jetzt bist du geheilt im Namen des Herrn Jesus. Preis den Herrn. Da ist jemand mit Rückenproblemen. Lass mich das beschreiben. Es ist im unteren Rückenbereich. Und der Schmerz strahlt manchmal bis ins Bein aus. Vom Gesäß bis zum Oberschenkel. Manchmal ist es ein scharfer Schmerz. Aber es gibt auch einen konstant nagenden Schmerz im Rücken. Gott heilt dich jetzt. Du spürst eine Wärme und ein Gefühl wie Feuer, das durch dein Bein auf- und abwärts strömt. Bewege dein Bein auf und ab. Ja, drehe deinen Fuß. Bewege den betreffenden Bereich im Namen von Jesus. Denn Heilung wird freigesetzt. Bewege den Bereich, der vorher schmerzte, und sieh, was der Herr getan hat. Du bist geheilt im Namen von Jesus. Danke, Herr Jesus. Gott sei alle Ehre und alles Lob. Ich höre das Wort Pulmonalklappe. Vielleicht funktioniert diese Klappe nicht richtig. Und die Ärzte haben dir das gesagt. Gott heilt dich jetzt. Nimm diese Heilung an. Empfange dieses Wunder im Namen von Jesus. Rheumatoide Arthritis wird geheilt. Empfange diese Heilung jetzt im Namen von Jesus. Preis den Herrn. Ich sehe eine junge Person, die schockiert war, als die Ärzte Lupus diagnostizierten. Jetzt im Namen von Jesus spürst du die Kraft Gottes wie ein Feuer, das von deinem Kopf bis zu deinen Fußsohlen geht. Freund, du bist von Lupus geheilt im Namen von Jesus. Danke, Vater. Preis den Herrn. Heilung kommt zu vielen Menschen in verschiedenen Bereichen. Empfange sie jetzt. Sag einfach: Herr Jesus, ich empfange Heilung für meine Krankheit. Ich empfange deine Heilung jetzt im Namen von Jesus. Der Teufel hat versucht, dich zu entmutigen, indem er dich glauben ließ, du verdienst es nicht. Hat er dich an das erinnert, was du getan hast? Hier musst du dir auch mental und emotional bewusst sein: Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Sag jetzt: Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und empfange meine Heilung. Vollständig und frei. Durch meinen Herrn Jesus. Im Namen von Jesus. Preis den Herrn. Wenn du noch nie gebetet hast, um Jesus als deinen Herrn und Retter anzunehmen, dann tu das doch jetzt. Er liebt dich. Du hast gerade eine gute Dosis des Evangeliums gehört. Die gute Nachricht ist, dass Gott dich nicht aufgrund dessen rechtfertigt, was du getan hast, sondern aufgrund dessen, was Christus getan hat. Und alle deine Sünden sind weggenommen. Sie sind alle durch das Blut von Jesus beseitigt worden, für immer, durch dieses eine Sündopfer. Bete jetzt mit mir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass, als ich für gerecht erklärt wurde, Gott dich von den Toten auferweckt hat. Ich danke dir, dass Jesus Christus mein Herr und mein Retter ist, jetzt und für immer. Vater Gott, ich danke dir, dass du mich zur Gerechtigkeit Gottes in Christus gemacht hast. Danke, dass alle Segnungen der Gerechten jetzt mir gehören. Danke, Vater Gott, dass das Blut Jesu Christi mich von jeder Sünde gereinigt hat. Danke, Vater. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin wiedergeboren und gerecht gemacht. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Es ist zwar ein längerer Entwicklungsprozess für deine Seele und deinen Körper, aber dein Geist ist sofort gerettet und wiedergeboren. Der alte Mensch und die alte sündige Natur sind weg. Aber dein Verstand, dein seelischer Bereich und dein Körper sind noch dieselben. Aber der Geist wird deine Seele und deinen Körper beeinflussen. Eine der Möglichkeiten, deinen Verstand zu erneuern, ist weiterhin Predigten wie diese zu hören. Höre weiter zu, lass auch deine Freunde zuhören. Und teile die gute Nachricht mit allen. Stehen wir auf, Gemeinde. Nehmt diese Zeit nicht als selbstverständlich hin, in der ich den Segensspruch gebe. Besonders den Schutz für euch und eure Familien in dieser Woche. Gott hat den Hohepriester Aaron angewiesen, diese Segnung über die Israeliten in der Wüste auszusprechen. Und versprochen, ich will sie segnen. Diese kommende Woche segne der Herr euch und eure Familien reichlich und überfließend. Denn es ist der Segen des Herrn, der reich macht, nicht eure Anstrengungen oder eure Arbeit. Der Herr lasse sein Angesicht über euch und eure Lieben leuchten und sei euch gnädig. Öffne Türen der Gunst für euch und eure Lieben in dieser Woche. Möget ihr euch durch die Gnade Gottes immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und eure Familien und gebe euch und euren Lieben seinen wunderbaren Shalom-Frieden. Ganzheit und Wohlbefinden im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle Kinder Gottes sagen: Amen. Bekenne weiter, mein Freund, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist. Bis zum nächsten Mal.